Protokolle 10.15. Der Präsident wird allerdings die Zielscheibe aller Angriffe werden. Um sich zu verteidigen, werden wir ihm daher das Recht verleihen, über die Köpfe der Abgeordneten hinweg an das Volk zu appellieren, das heißt, die Entscheidung der uns blind ergebenen Mehrheit einzuholen. Protokolle 10.16. Außerdem werden wir ihm das Recht, den Belagerungszustand zu verhängen, übertragen. Dieses letztere Vorrecht werden wir damit begründen, dass der Präsident als Haupt der Armee das Recht haben muss, die neue republikanische Verfassung zu verteidigen, deren verantwortlicher Vertreter er ist. Protokolle 10.17. Unter diesen Verhältnissen wird der Schlüssel zum Heiligtum in unseren Händen liegen und niemand außer uns wird die Gesetzgebung leiten. Protokolle 10.18. Sobald wir die neue republikanische Verfassung eingeführt haben, werden wir ferner dem Abgeordnetenhause das Interpellationsrecht unter dem Vorwand der Wahrung des Staatsgeheimnisses nehmen.